Fritz. Soundgarden am Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich bin Paul van Dyk. Die nächsten zwei Stunden wie immer mittwochs elektronische Musik. Wir haben es ja angekündigt im Internet und auch letzte Woche. Wir haben nur ganz, ganz neue Platten am Start. Wir haben ein kleines fröhliches Paket bekommen, wo viele spannende neue Platten drin sind. Und die werden wir jetzt gemeinsam miteinander durchstöbern. Das ist doch schön. Herzlich willkommen. Und genauso richtig neu ist diese Platte. Und zwar ist es Cygnus X, die Jungs, die vor etlichen Jahren auf IQ damals, glaube ich, mit Superstring richtig viel Erfolg hatten. Jetzt sind sie zurück. Das Ganze heißt Positron 2002, kommt über die Holländer von IDNT. Auch schön. In dem Fall ganz, ganz frisch. Die nächste Nummer hatten wir in der letzten Woche schon mal dabei, aber sie ist tatsächlich so grandios, dass ich mir dachte, auch in dieser Sendung der fröhlichen Neuerscheinung ist sie auch in dieser Woche noch neu. Dan Goodall heißt der gute Mann, Trip It, der Song und Niche. So heißt das Label. Also ich kann etwas, was nicht jeder kann, ich kann und mir zwar selber ins Wort fallen. Stellt sich, wer Wörter unterschlägt und Sätze nicht zu Ende spricht. Und im Rat? Fritz. Number 10. Dan Goodall heißt der gute Mann, Tripit auf Niche Records. Gefolgt von einem neuen Label aus UK. C-Dex Records oder so heißen die, so mit C und X hinten dran. Lucan featuring Tracy Warren. So der vermeintliche Artist und Sense of Wonder. So heißt der Song. Von euch, die diese Sendung und auch das eine oder andere etwas genauer betrachten, denen kommt dieser Song auf jeden Fall bekannt vor. Ganz richtig so. Rendezvous heißt er und ist neu geremixt von Hemstock und Jennings aus Stoke-on-Trent. Und die Collaboration zwischen mir und Till damals war auch in Stoke-on-Trent. Jetzt ergibt es so, dass es eine neue Collaboration gibt und zwar zwischen mir und Hemstock und Jennings, die aber nichts mit diesem Song zu tun hat, sondern was Fröhliches Neues wird. Das heißt, man kann sich wieder auf einiges freuen. Dennoch, das war auch das, was hier im Hintergrund läuft, ist ein neues Label, heißt Jukebox in the Sky. Viel mehr Infos haben wir nicht. Guckt doch einfach mal im Internet. Vielleicht findet da ja was. Ansonsten hier gleich wieder das fritzige Info und danach geht's natürlich weiter mit dem Soundgarden, mit viel elektronischer Musik und neuen Sachen. We'll be right back. Auf meiner CD steht drauf, Ride On. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Gruß war, der mir galt, oder ob das Album so heißt. In jedem Fall ist das ein Track aus Westbams aktuellen Album, was dann wahrscheinlich so heißt. Morgen ist die offizielle Präsentation. Nicht für jedermann, aber für ein paar. Wir werden auf jeden Fall für euch hingehen und euch berichten, wie es war, wie es ist. Das auf jeden Fall jetzt schon einer meiner Lieblingssongs aus dem Album heißt Cora's Corner. Natürlich auch Low Spirit demnächst. Auch andere Größen sind back mit neuem Material. Wir haben ja schon mal vor einer Weile die aktuelle Underworld gespielt. Two Months Off heißt sie. Jetzt gab es ein neues Päckelchen mit einem King Uniques Sunspot Mix. Und der ist dann auch wieder das, was wir eigentlich wollen, wenn Underworld draufsteht, dann braucht man mittlerweile King Unique Sunspot Mix drin. Und so ist es auch dann. Und ich sage euch, danach kommt ein Track. Das zieht euch die Füße aus. Nee, die Schuhe von Füßen. Obwohl, das kann man momentan gar nicht sagen, oder? Bei der Wettersituation. Also nicht bei der Wetter, sondern bei der grundsätzlichen. Ich höre jetzt einfach auf. Underworld, 2 months off. bring light into a dark place. Ein schöner Vocal. Ich habe ja heute ein bisschen Norwegisch gelernt. Ring, ding, ding, ding, dong heißt so einiges. Aber dazu kommen wir in einer der späteren Sendungen. Wir befinden uns immer noch bei Underworld. 2 months of King Unique Sunspot Mix. Gefolgt auf großen Füßen von einem, ja quasi dem Liebling dieser Sendung, einen der Lieblinge dieser Sendung, Staircase, sind zurück. Die Single heißt Sea und Timo Maas hat geremixed. Und aus einer solchen Paarung, da kann eigentlich nur Großes bei rauskommen. Und so ist es dann auch passiert. Deswegen bei uns Track der Woche. Track der Woche. Staircase C. We'll be right back. sell that silver ball, just slipping out of time, looking for a sign, looking for a sign, just looking for a sign. Stärker sind sie auf Hope Records. Unser Track der Woche. Track der Woche. Hundred lights are blinding me. don't know what the future brings. I have an idea. Weil die haben doch da schon relativ klar zugegriffen bei La La Land von Green Velvet, zumindest was den Loop betrifft. Maybe the future brings some sample clearance. Auf jeden Fall Eurochrome oder Eurochrome Future Spirit. So heißt das Ganze. Ich dachte mir mal so ein bisschen so einen kleinen IBM-Verschnitt reinstreuen in die Sendung. Das kann nicht schaden. Auch die nächsten Jungs haben schon eine ganze Weile musikalisch so nicht mehr richtig von sich hören lassen. Aber jetzt sind sie wieder da. Das ist eine Woche der Wiederkommer, wenn man so will. Wären wir die Charts, wären lauter Chart-Entries. Oder vielmehr Re-Entries. Auch ein schwieriges Wort. Sollte man sowieso nicht machen. Entweder man bleibt drin oder man geht raus. Re-Entry ist scheiße. In jedem Fall Way Out West sind zurück. Stealth. Sagt man Stealth? Sagt man Stealth? Wie ist er? Stealth? Stealth. Way Out West in jedem Fall. Mit Kirsty Hawkshaw. Das ist die von It's a Fine Day, People und so weiter. Ich sing's jetzt hier nicht aus. Auf jeden Fall auf Distinctive. Neu. Und das ist der Originalmix von den Jungs selber. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob die Nummer überhaupt auf dem Album drauf war. Auf jeden Fall singt, wie gesagt, Kirsty Hawkshaw. Das Ganze ist Way Out West aus Bristol. Und wenn ich da auf den kleinen Monitor gucke, dann muss ich feststellen, dass Bulgarien mit 2:1 in Führung liegt. Verdammt. We're running behind a shadow. So in etwa sieht es da bei dem Fußballspiel auch aus. Auf jeden Fall Way Out West and Stealth. Fritz. Soundgarden am Abend. Nur so, damit ihr es auch nicht vergesst. Das hier ist die aktuelle von... Ich hab's vergessen. Nee, doch, Rui da Silva. Hat noch keinen Namen. Steht nur Rui da Silva drauf, untitled. So frisch und neu sind wir. Das gibt's nur hier. Das ist ein wahrer Re-Entry. Vor 10 Jahren war das Ding richtig fett in UK-Charts. Perfect Motion von Sunscreen. Jetzt zurück in dem 1-2 in den Triple-Pack. Na, das will was sein. Wir hören gerade... Welchen Remix eigentlich? Star Chaser Remix. Also von den Italienern. Dann gibt es noch einen Scooby-D-Mix. Ein DNS-Cocktail-Remix, ein Valentine-Mosley-Remix und ein Way Out West-Mix. Aber wie gesagt, wir sind bei Star Chaser. Music. Jumbo Irresistible auf Loaded. Ich musste gerade feststellen, dass Kinderschokolade auf Cola zwar gut schmeckt, aber im Magen ganz komisch daherkommt. Oh oh. No! Yes! No, no! Wenn Papa mal wieder schreit, stell ihn dir einfach rückwärts vor. Und im Radio Fritz. Oh. Wer hat denn das Mikrofon beiseite geschoben? Ist gar nicht so einfach, wenn man quasi die Sachen live ineinander mixt, währenddessen noch moderiert, drauf gucken will, was denn passiert, und dann kommt einer und schiebt das Mikrofon beiseite. Da kann dann schon auch mal der Verkehrte kommen, und dann der Track der Woche war natürlich was ganz anderes. Den wollten wir. Weil das ist nämlich alles neu, auch wenn da so groß draufsteht von wegen... was steht denn eigentlich drauf? Progressive House steht drauf. Ich glaube ja eigentlich, dass die Jungs gar nicht so froh wären über diesen Begriff. Snafu, das Projekt Accession EP 2 auf Zadie Records. Und das ist ja niemand anders als unser Steph. Und ich glaube, der fände es echt scheiße, wenn da einfach einer sagt, das ist Progressive House. Na, ich weiß nicht. Gray Area, so heißt das, was jetzt läuft. Nur so zur Info. gibt ja so einiges, was man im Leben erreichen kann. Eine Sache allerdings nie, man wird nie so cool sein wie Lenny Kravitz. Und gibt natürlich einen Grund, warum ich das erzähle. Es gibt einen fröhlichen Mix davon von Believe in Me. Ich glaube, seine aktuelle Single heißt so. Nehme ich mal an, das ist dann einfach ein Mix seiner aktuellen Single. Und die heißt Believe in Me von Lenny Kravitz. Kravitz. Und die Credits darauf sagen, dass keiner weiß, wer den Remix gemacht hat. Wir allerdings gehen jetzt musikalisch werden viel langsamer, weil sonst klingt der coole Kravitz nämlich wie ein uncooles, ihr wisst schon. habe ich doch in der Tasche, also nicht in der Tasche an sich, sondern in der Hülle der Platte, noch einen Zettel gefunden, da stand dann drauf, was es ist. Und zwar ist es den Genetica EP, auf der einen Seite ist Nazarene, auf der anderen Seite Arizona. Und da steht eine kleine Beschreibung zu und ich würde mal sagen, wir hören hier Arizona. Hamstock & Jennings vs. John Double O Fleming. Thank you. solamente en blanco. Thank you. Das war schon beinahe der Soundgarden für heute. Könntest du mal bitte die Monitorbox leise machen? Es ist immer live, immer spannend, immer spaßig. Und da kann dann sowas schon passieren. Das eben vor diesem Song war, wie spricht man es eigentlich aus? 2HD Sunflakes. Und das Ganze war Remix by Kid Vicious. Jetzt gerade läuft die neue von Mark Laundress. Die heißt No Other Love. Und verabschieden werde ich mich gleich mit was ganz Besonderem. Und zwar ist das ein kleines, gemütliches Bootleg. Wir reden von Roxy Music Main Thing. Das Ganze ganz schnell und gleich noch hinten dran. Ich verabschiede mich, schöne Woche. Denkt immer dran, schön spenden, die Leute brauchen's. Wir sind dabei, wir helfen und ihr müsst uns helfen. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Gleich geht's weiter mit dem Blue Moon. Ciao.